kam euch bestimmt sehr kurz vor. We're going to do something a little bit different. Wir werden ja ein bisschen was anderes machen. We're going to over the next weeks we're going to experiment with something. Ja, die nächsten paar Wochen werden wir mit etwas experimentieren. We're going to have a little bit shorter worship at the beginning. Wir werden anfangs eine kürzere Lobpreiszeit machen. And then after the message we're going to have more worship. Und ja, nach der Botschaft oder nach der Predigt werden wir mehr Lobpreis machen. And that's going to be a time for responding to what you have heard from the Word of God. Und das wird eine Zeit sein, wo ihr darauf reagieren könnt, was ihr in Gottes Wort gehört habt. Our desire is to really connect with God in a real, a very real way, a very powerful way. Und unser Wunsch ist es, dass wir ja mit Gott auf einer sehr realen und ja kraftvollen Art in Verbindung treten. And so this morning it seemed to really work good. Und heute Morgen hat es echt gut geklappt. So. Okay, before I begin, I want to thank some people. Und bevor ich anfange, möchte ich ein paar Leuten danken. We have had some workers here in our church this last week really doing an amazing job. Und letzte Woche hatten wir ein paar Leute hier in der Gemeinde, die ja einfach viel hier gearbeitet haben und echt einen tollen Job gemacht haben. And they've made an extra sacrifice. Und sie haben ja ein Opfer gebracht. And so spent a lot of time. A lot of energy. Und haben ja da sehr viel Zeit verbracht und sehr viel Energie. Volker, Joachim, Richard, Christoph, you don't have to translate those names. Unless you don't understand me, no. Christoph, Jürgen, Kirk, yes. I keep forgetting the American. Okay, let's see. And then there was others who cleaned, Tabea, Gabi, Christian, Priscilla, Austin, Shonda. Did I hit everybody? Anyway, thank you very much. Let's give them a hand. If you go downstairs, you'll see a new room down there with a new bathroom, and it's fantastic. Und wenn ihr nach unten geht, seht ihr dort einen neuen Raum mit ja, einer neuen Toilette oder Badezimmer und ja, es sieht echt toll aus. Now, last week I began a series of three messages. Und letzte Woche habe ich eine Serie von drei Botschaften angefangen. Called Living God's Dream for und You. Diese Serie Living heißt Gottes Traum für dich leben. And I'm asking the question, what do we need to be able to live God's dream for us? Und stelle die Frage, was brauchen wir, damit wir Gottes Traum für unser Leben erfahren können? Yeah, excuse me. Go ahead. I'm my fault. For those of you who weren't here, let me say a couple things real quick. Und für diejenigen von euch, die hier nicht waren, möchte ich ein paar Sachen sagen. First of all, every one of us, God designed in a very unique, very special way. Ja, und zuerst, jeder einzelne von uns wurde von Gott auf eine besondere Art und Weise gemacht. And he has a picture in his mind about how he wants us to live out this life. Und er hat von uns ein Bild im Kopf, wie wir dieses Leben, ja, leben können. Now, that picture will be very different for every person. Und dieses Bild ist für jeden einzelnen von uns sehr anders. But there's one thing that is going to be the same and very clear for all of us. Aber es gibt eine Sache, die ja für jeden von uns gleich ist und sehr klar ist. And that is that his dream is that Christ will be formed in our lives. Und sein Traum ist es, dass Christus in unser Leben Form gewinnt. The Apostle Paul wrote this to the Galatians. Und der Apostel Paulus hat das an die Galater geschrieben. And he said I'm in pain inside until Christ be formed in you. Und er sagt, in mir schmerzt es, oder ich habe Schmerzen, bis Christus in euch geformt wird. This is my burden. Das ist meine Last. That Christ would be formed in your lives. Dass Christus in euch Gestalt gewinnt. And so, no matter what we're doing individually. Und ja, egal was jeder von uns einzeln tut. Every one of us, it's God's dream for Christ, Jesus Christ, to be lived out through us. Ja, für jeden von uns ist das Christus ja, in uns lebt und durch uns lebt. So how do we experience Christ in us plus do our unique goal that God has for us in life? Und ja, wie können wir ja das erleben, dass Christus in uns Gestalt gewinnt und auch diesen individuellen ja Traum, den Gott für uns hat? Last week I shared a message that I felt was probably one of the most important messages I think I've ever preached here. Und letzte Woche habe ich ja eine Botschaft oder eine Predigt gehalten, die glaube ich eine der wichtigsten im war, die ich hier gesprochen habe. I want to encourage you to get that on our podcast. Und ich möchte euch ermutigen, das im Podcast herunterzuladen. I'm not trying to make you feel bad because you weren't here. Ich möchte euch kein schlechtes Gewissen machen, dass ihr nicht hier wart. You can get it on our podcast after today. Ja, nach heute könnt ihr das im Podcast hören. And it's called radical freedom. Und es heißt radikale Freiheit. We need to be set free. Wir müssen freigesetzt werden. And you'll hear what that message is about through the podcast. Und ja, diese Botschaft könnt ihr im Podcast hören. Now the second message in this that I really want to say is a key to experiencing God's dream for our lives. Und ja, die zweite Botschaft ist ein Schlüssel. Oder es geht um einen Schlüssel darum, wie wir das erleben können. And that is to have a wholehearted faith. Und das ist ein ja ein ganzer Herzen. aus ganzem Herzen zu glauben. I almost want to say a radical faith. Ich möchte fast sagen ein radikaler Glauben. I almost want to say that. Fast wollte ich das But sagen. I'm afraid that could be misinterpreted. Aber ich habe Angst, dass es ja missverstanden werden kann. To be a militant faith. Also, dass es ein militanter Glaube sein soll. So I'm not saying radical faith. Also sage ich nicht radikaler Glauben. Although that's what I mean. Obwohl no. Das ist, was ich meine. We need a really, really, really alive and strong and powerful faith. Wir brauchen ja echt sehr, sehr einen lebendigen und kraftvollen Glauben. And so, you know, there's a lot of opposition in today's world about faith. Und es gibt in der Welt heute sehr viel Widerstand gegen Glauben. Some people say, oh, to be a person of faith, that's just foolish, komisch. Viele sagen, dass ja ein Menschen des Glaubens zu sein ist merkwürdig oder ja komisch. Yeah, you're not a smart person. Du bist kein kluger Mensch, wenn du das bist. And I understand their argument. Und ich verstehe ihre Argumente. Putting trusting in something and believing in something that sometimes you don't really see and you don't have proof of, that's hard to understand sometimes. Ja, etwas zu vertrauen oder ja, ja abhängig zu sein von etwas, was was man manchmal nicht wirklich sehen kann oder beweisen kann, ja, erscheint merkwürdig. But if we think about it, there's a lot of things in life that happen without us seeing it or having proof right in front of us. Aber es gibt in unserem Leben viele Dinge, die ja, die es gibt, einfach die, wo man das nicht sehen kann oder wo man keine Beweise für hat. Any inventions or some businesses? Ja, alle Erfindungen oder auch Unternehmen. They all existed simply in thought before they became a reality. Waren zuerst nur Gedanken und Ideen, bevor sie Wirklichkeit wurden. All the inventions we have in this life today. Alle Erfindungen, die wir heute im Leben haben. Started with an idea. Haben mit einer Idee angefangen. Something was an idea, a thought, and then it became a reality. Zuerst war das eine Idee, ein Gedanke, und dann wurde es Wirklichkeit. We're more than just a physical being. Wir sind mehr als nur eine physische Person, oder? We're ja. a spiritual being also. Wir sind auch ja, ein spirituelles Wesen. The reality of life is that life is more than just physical. Die Realität des Lebens ist, dass es nicht nur physisch oder körperlich ist. There's a lot of things happening in real life that are not seen and not touchable. Es passieren Dinge in der Wirklichkeit, die nicht, die man nicht sehen kann oder die man nicht anfassen kann. To bring this clearer, let me share a couple of examples. Um das ein bisschen zu verdeutlichen, möchte ich euch ein paar Beispiele nennen. There was two crazy brothers in the early 1900s. In den frühen 19. Jahrhundert gab es zwei verrückte Brüder. And their names were Wright brothers. Und sie waren die Gebrüder Wright. And they had an idea. Und sie hatten eine Idee. We can fly. Wir können fliegen. What a crazy thought that was. Was für ein verrückter Gedanke war das? Here's these people with this idea. I think we can fly. Da waren diese Menschen mit der Idee, ich glaube, wir können fliegen. And all of I'm sure all of society said these people need to be locked up and put into a hospital. Wahrscheinlich hat auch die ganze Gesellschaft gesagt, oh, die sind verrückt, die müssen eingesperrt werden im Krankenhaus. What is this crazy idea they have? Was ist diese verrückte Idee, die sie haben? Nobody can fly. Niemand kann fliegen. We're not birds. Wir sind keine Vögel. What are they talking about? Ja, was denken die sich, worüber sprechen die? And now we think, how could we live without flying? Und jetzt denken wir, wie können wir leben ohne zu fliegen? How do we get our, you know, the world just about could not survive without planes. Die Welt könnte nicht weiter existieren ohne Flugzeuge. Do you remember the time that the ash clouds were here in Europe? Erinnert ihr euch an die Zeit, wo die Aschewolke in Europa war? And you know there was talk about some major world economic collapse because of flights not being able to happen. Und weil ja die Flüge nicht mehr fliegen konnten oder die ja gab es einen großen ökonomischen World collapse. Ja, ist economic. Halt zusammengefallen oder ja. If it had gone on a few more some more months, there would have been a huge crisis in the world economy. Wenn das noch ein paar Monate weitergegangen wäre, wäre das eine Wirtschaftskrise gewesen. And we're dependent upon flight. Und wir sind abhängig von Fliegen. But it was just a thought. Aber es war nur ein Gedanke. It did not exist. Es war noch nicht Wirklichkeit. It was faith. Es war Glaube. They saw something and they went after it and they were able to see it become a reality. Sie hatten eine Idee und sie haben etwas gesehen und ja, haben es geschafft, dass es Realität wird. Now I'm going to share with you how old I am. Und jetzt teile ich euch mit, wie alt ich bin. Interesting way. Auf eine sehr interessante Art und Weise. Do you know what this is? Wisst ihr, was das ist? How many of you know what this is? Wie viele von euch wissen, was das ist? How many of you have ever used one of these? Wer von euch hat das jemals benutzt? I used one of these in school. That's how old I am. Ich habe einen von denen in der Schule benutzt. This is a simple computer. Das ist ein einfacher Computer. This is before computers. Das ist noch vor der Zeit der Computer. It's called in English a slide rule. I don't know what it's. Yeah, okay. Ein yeah. Rechenschieber. And this is you calculate things through this. Engineers used to calculate things through this. Und damit kann man Dinge berechnen. Ingenieure haben damit ja, Sachen berechnet. And that's how I learned to do higher math. Was so through this. Und so habe ich die höhere Mathematik gelernt. Now, here's another thing that shows you how old I am. Hier ist eine andere Sache, die euch zeigt, wie alt ich bin. There's the first computer. Hier ist der erste Computer. Well, not exactly the first, but one of the first. Einer der ersten Computer seht ihr dort. A smart man told me, no, that wasn't the first one, so okay. Ein schlauer Mann hat gesagt, das ist nicht der erste gewesen. It filled a room. Es hat einen ganzen Raum gefüllt. Think about this. This was a thought first. Wenn ihr drüber nachdenkt, das war auch zuerst ein Gedanke. And somebody had to have this vision. Und irgendjemand hatte diese Vision. And moved towards it. Und ist darauf losgegangen. And then it became a reality. Und dann wurde es Wirklichkeit. I can't imagine what the next 20 or 50 years will be. Ich habe keine Ahnung, was die nächsten 20, 50 Jahre bringen werden. Okay. I remember the first color television. Ich erinnere mich an den ersten Farbfernseher. That was the first color television that was mass produced in the world. Das war der erste Farbfernseher, der ja in Massen produziert worden ist. I'm so old. Ich bin so alt. That I remember going to my neighbor's house to see the first color television show. Dass ich mich dran erinnere, dass ich zum Nachbarn gegangen bin, um die erste Show im Farbfernsehen zu sehen. We were so excited. Wir waren so aufgeregt. Color television is in the neighborhood. Wir haben in der Nachbarschaft Farbfernsehen. And we can go see a TV show in color. Und wir können eine Fernsehsendung in Farbe sehen. It was a show called Bonanza. Die Show hieß Bonanza. I remember. Okay, you know Bonanza, yeah? Kennt ihr diese Show? You know, whatever that is. I remember that. Think about the fact that it did not exist and somebody had to have some kind of idea and move towards it for it to happen. Denk daran, dass das noch nicht Wirklichkeit war und jemand hatte die Idee und hat darauf hingearbeitet. I could keep telling you how old I am, but I don't want to do that anymore. Ich kann euch weiter erzählen, wie alt ich bin, aber ich glaube, ich höre damit auf. Being a person of faith is not crazy. Ein Mensch des Glaubens zu sein ist nicht verrückt. Faith is working all the time in this life and in this world, and sometimes we just don't even realize it. Glaube wirkt in dieser Welt, in unserem Leben, und wir merken es oft nicht mal. Believing in something you do not see. An etwas zu glauben, was du nicht siehst. Believing in something you just have a vision for. An etwas glauben, wofür du eine Vision hast. That's not crazy. Das ist nicht verrückt. And as Christians. Und als Christen. The Bible is so strong about faith. Die Bibel ist so stark mit Glauben. And so we need to. I want to go through a few scriptures right now and show you what the Bible says about faith. Und ich möchte ein paar Bibelverse mit euch durchgehen, was die Bibel über Glauben sagt. First of all, Hebrews chapter 11, verse number 6. Erstmal Hebräer 11, Vers 6. Let's read that. Es ist aber unmöglich, dass Gott an jemand gefallen hat, der ihm nicht vertraut. Wer zu Gott kommen will, muss ja fest damit rechnen, dass es ihn gibt und dass er die Menschen belohnt, die ihn suchen. Without faith, it's impossible to please God. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. And he adds in there something that's interesting. He says, you must believe that God is. Und fügt etwas hinein, was interessant ist. Erst sollte man glauben, dass es ihn gibt. And that he is a rewarder. Und dass Menschen belohnt. Now that's interesting. He's a rewarder. Er belohnt. When we put faith in God, something happens. Wenn wir unseren Glauben auf Gott setzen, dann passiert etwas. Something happens with God. Etwas passiert mit Gott. He does something. Tut etwas. He begins to be activated. Wird aktiviert. It's not just imagination. Es ist nicht nur Einbildung. God actually does something. Gott tut tatsächlich etwas. We place our faith in him. Wir setzen unser Glauben, unser Vertrauen auf ihn. And he receives that and rewards or acts on it. Und empfängt das und belohnt und reagiert darauf. You've heard me talk about synergy before many times. Ihr habt gehört, dass ich schon mal über Synergien gesprochen habe. Two things coming together. Zwei Dinge kommen zusammen. And something amazing happens. Und etwas Unglaubliches oder Wunderbares passiert. Much more than just the two things on their own. Viel mehr als nur die zwei Dinge einzeln. More than one plus one equals two. Mehr als eins plus eins gleich zwei. But when these two things come together, much more happens. Aber wenn diese zwei Dinge zusammenkommen, passiert viel mehr. And that's what happens with faith. Und das ist, was mit Glauben passiert. Our faith in God. Unser Glaube in Gott. And his response to that faith. Und seine Reaktion darauf. Something miraculous and supernatural is released. Da passiert etwas, da passieren Wunder und etwas Übernatürliches wird freigesetzt. The Bible says that Christians are to walk by faith, not by sight. Die Bibel sagt, dass wir in Glauben gehen sollen und nicht im Schauen. God has a dream of Christ being in us. Gott hat einen Traum, dass Christus in uns lebt. And many times we don't see it. Und oft sehen wir das nicht. We don't walk by what we see. Wir gehen nicht nach dem, was wir sehen. We believe God. Wir glauben Gott. And as that faith is released to God, und wenn dieser Glaube freigesetzt wird an Gott, supernatural work begins to happen in our hearts. Fängt übernatürliches Wirken in unserem Herzen an. And he begins to change us. Und er fängt an, uns zu verändern. The Bible says in Galatians that that we are justified, we're made right with God by faith. In den Galaterbrief steht, dass wenn wir durch Glauben gerecht werden. In Ephesians chapter 2. Und in Epheser Kapitel 2. We're saved by grace through faith. Sind wir durch Glauben, also by grace, durch Gnade sind wir gerettet durch Glauben. So faith has to be released in order for God's work to be accomplished. Glaube muss freigesetzt werden, damit Gottes Werk vollbracht wird. Now the reality is there's a lot of challenges to faith. Und in der Wirklichkeit gibt es sehr viele Herausforderungen. To believe God about what he wants for your life. Gott zu glauben für das, was er für unser Leben will. What he wants to do inside of you. Was er in dir drin machen möchte. To believe God that he's a good God, a forgiving God. Zu glauben, dass Gott ein vergebender und ein guter Gott ist. That he loves us. Dass er uns liebt. All of these things have great challenges to them. Bei diesen Dingen gibt's sehr viele Herausforderungen. The Apostle Paul was talking or writing to Timothy and he wrote this. Und der Apostel Paulus hat an Timotheus geschrieben und er schreibt Folgendes. He said, fight the good fight of faith. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Now, I tell everybody here, don't fight with each other. Und ich sag jedem hier, kämpft nicht gegeneinander. We need to love each other. Wir müssen einander lieben. But there is one fight we need to grab a hold of. Aber es gibt einen Kampf, an den wir uns halten müssen. We need to fight the fight of faith. Den Kampf des Glaubens. It's not against people. Es ist nicht gegen Menschen. It's in our own hearts. Es ist in unserem eigenen Herzen. Now, very clearly, your faith will be challenged. Es ist ganz klar, dass dein Glaube herausgefordert wird. The devil is real. Der Teufel ist real. And he does not want you to be the person God wants you to be. Und er möchte nicht, dass du der Mensch wirst, den Gott sich gedacht hat. So he will do everything to keep you from that. Und er wird alles tun, um dich davon abzuhalten. He will oppose you in every way possible. Er wird gegen dich sein auf alle möglichen Art und Weisen. And you have to fight the fight of faith. I'm going to believe God. Und du musst den Kampf des Glaubens kämpfen und Gott glauben. Unfortunately, some people oppose us. Leider sind auch manche Menschen gegen uns. Maybe they don't understand faith. Vielleicht verstehen sie Glauben nicht. They don't understand things of God. Sie verstehen nicht die Dinge Gottes. They might not even see the potential you have in your life. Sie sehen vielleicht nicht das Potenzial, das es in deinem Leben gibt. And they're going to come against what God's dream is in your for your life. Und sie werden gegen das sein, was Gottes Traum für dein Leben ist. Sometimes it's with good intentions. They think it's good intentions. Manchmal ist es mit guten Absichten oder sie denken zumindest, dass es gute Absichten sind. And we have to fight the fight of faith. Und da müssen wir den Kampf des Glaubens kämpfen. Now again, that does not mean you fight the person. Das nochmal, das bedeutet nicht, dass du gegen den Menschen kämpfst. You hold a hold of faith in your own heart. Du hältst den Glauben in deinem eigenen Herzen. The Bible says our battle is not against flesh and blood. Die Bibel sagt, der Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. It's not against people. Es ist nicht gegen Menschen. It's against spiritual powers. Es ist gegen Geist, spirituelle Kräfte. And so we have to stand when people oppose us. We have to say no. I'm going to believe God. I'm going to go God's direction. Und wenn Menschen uns gegen sind, sollen wir sagen, ich gehe zu Gott oder ich gehe in Gottes Richtung. And then a big battle is inside of us. Und dann ist ein großer Kampf in uns drin. And sometimes we have a really bad picture of us. Und manchmal haben wir ein schlechtes Selbstbild. I would say most of the time we do. Ich würde sagen, die meiste Zeit haben wir das. And it's hard for us to believe what God thinks about us. Und es ist schwer für uns zu glauben, was Gott über uns denkt. It's hard for us to believe that he values us. Es ist schwer für uns zu glauben, dass er uns wertschätzt. That he forgives us, that he loves us unconditionally. Dass er uns vergibt und dass er uns bedingungslos liebt. That's hard sometimes to accept. Das ist manchmal schwer zu akzeptieren. And we need to fight the fight of faith. Und da müssen wir den Kampf des Glaubens kämpfen. I'm not going to believe what opposes what God says and what he thinks. Ich möchte nicht das glauben, was gegen Gott ist oder gegen das, was er denkt. Hebrews, the 11th chapter of Hebrews is a wonderful chapter on faith. Und der Hebräer 11 ist ja ein wunderbares Kapitel des Glaubens. And it talks about all of these men who the Bible says in the 33rd verse that all these guys conquered things that were against them by faith. Und im Vers 33 geht es darum, dass ja diese Menschen durch Glauben Königreiche bezwangen. Let's read that verse. Die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißung erlangten, die Rachen der Löwen verstopften. Now, another challenge to faith is this. Und es gibt noch eine weitere Herausforderung gegen den Glauben. Many of us are people who really want proof before we do something. Und viele von uns wollen Beweise, bevor wir etwas machen. Before we sign a contract, we want to have proof that, hey, well, I'm going to get what I sign for. Bevor wir einen Vertrag unterschreiben, möchten wir Beweise dafür, dass ich das bekomme, was ich unterschreibe. And I understand that. That's okay when you're signing a contract. Und das verstehe ich. Das ist in Ordnung, wenn ihr einen Vertrag unterschreibt. But with God, we need to be people of faith. Aber mit Gott müssen wir Menschen des Glaubens sein. And so we believe him even though we don't have the proof in front of us yet. Also glauben wir ihn, selbst wenn wir noch nicht die Beweise vor uns liegen haben. We're willing to step out even if we're not totally sure where we're stepping. Und wir treten hervor, auch wenn wir noch nicht sicher sind, wohin wir treten werden. God says in his word, he loves us. Okay, God, I'm going to believe you that you love me. Und Gott sagt in seinem Wort, dass er uns liebt, und wir müssen sagen, ja, wir glauben dir, Gott, dass du uns liebst. He says that we can do something that looks beyond us. Okay, God, I'm going to believe that I can do that. Und Gott sagt in seinem Wort, wir sollen Dinge tun, die für uns unmöglich erscheinen, und wir sagen, ja, Gott, ich glaube deinem Wort. Now, I'm going to show you a little video here. Und ja, ich möchte euch ein kurzes Video zeigen. Of an interesting animal. Über ein interessantes Tier. And as I was doing some research about this last week, I ran across this. Und als ich ein bisschen recherchiert habe letzte Woche, ja, bin ich darüber gestolpert. Now this is a Deutsch word, Impala. You might, I don't know if you've das heard ein this. Deutsches Wort, Impala. It's a type of an antelope. Es ist eine Art von Antilope. But a special type. Aber eine besondere Art. And this animal can jump 3 meters high. Und dieses Tier kann 3 Meter hoch springen. And it can jump 10 meters long. Und 10 Meter weit. But there's an interesting thing I'll tell you after you watch this. Another interesting fact about them. Es gibt noch eine andere interessante Sache, aber das sage ich euch erst nach dem Video. And that, play that all the way through. Now, an interesting thing that as I was researching these animals, an interesting thing about them. Als ich ja über diese Tiere recherchiert habe, habe ich was Interessantes herausgefunden. Even though they can jump so high and so far. Und selbst obwohl sie so hoch und so weit springen können. If you put a 1 meter high barrier around them. Wenn du ein 1 Meter hohes Umgrenzung um sie herum tust. They won't go over it. Werden sie nicht darüber gehen. You can keep them enclosed in that one meter barrier. Du kannst sie darin, ja, gefangen halten. Because they will not jump to a place where they cannot see where they will land. Weil sie nicht irgendwo hinspringen, wo sie nicht wissen, wo sie landen werden. So they won't jump over that barrier. Also werden sie nicht über dieses Hindernis springen. They don't have any faith. Sie haben keinen Glauben. They have to see where they're going to go before they go there. Sie müssen erst sehen, wohin sie gehen werden, bevor sie dorthin gehen. And many of us are like in a prison. Und viele von uns sind in einer Art Gefängnis. We could so easily get over the fence. Wir könnten so leicht über diesen Zaun kommen. But we're afraid. Aber wir haben Angst. We need positive guarantee first. Wir brauchen erst ja eine Garantie, eine positive Garantie. Show it to me and I will believe. Zeig mir das und ich werde es glauben. If I see it and feel it and taste it and it's in my pocket. Wenn ich sehen kann und fühlen kann und schmecken kann und then ja, I believe. Dann werde ich es glauben. But I'm not going to believe, I'm not going to put my trust in something that I cannot see. Aber ich werde nicht mein Vertrauen auf etwas setzen, was ich nicht sehen kann. Beautiful animal could go anywhere. Ein wunderschönes Tier, das überall hin kann. But stays in that little place. Aber bleibt in diesem kleinen Fleck. Because it won't jump where it can't see. Weil es nicht irgendwo hinspringen möchte, wo es nicht sehen kann. Let me put some other things about faith out to you. Und ich möchte euch noch ein paar andere Dinge über Glauben erzählen. What can faith do? Was kann Glauben tun? Faith can heal and create. Glaube kann heilen und Dinge erschaffen, kreieren. When we combine our faith to God or we connect our faith to God, wenn wir unseren Glauben mit Gott verbinden, we will see healing and creativity taking place. Werden wir Heilung erfahren und Kreativität erleben. There's too many verses in the Bible for me to share them all with you. Es gibt zu viele Bibelverse dazu, um die euch alle mitzuteilen. Over and over again, Jesus heals people. Immer und immer wieder heilt Jesus Menschen. He heals people. Er heilt Menschen. Yeah, and you said that? Yeah, okay, I'm sorry, I missed it. And he actually, sometimes he even grew arms. Und er hat auch, ja, neue Arme geschaffen. And did creative miracles. Und hat kreative Wunder getan. And his response to the people was amazing. Und seine Reaktion auf die Menschen, oder sein, ja, was er daraufhin getan hat, war unglaublich. Many times what he said to them was this. Oft hat er zu ihnen Folgendes gesagt. Your faith has made you whole. Dein Glaube hat dich heil gemacht. Now I don't believe it was actually the faith alone. I don't believe it was the faith alone. Und ich glaube, es war nicht, ja, nicht allein nur der Glaube. I think it was their faith in him. Es war der Glaube, den sie in ihn hatten. And when you combine God and faith, miracles take place. Und wenn du Gott und Glauben kombinierst, dann passieren Wunder. And it's over and over in the New Testament. Und das passiert immer und immer wieder im Neuen Testament. You need healing in your life? Brauchst du Heilung in deinem Leben? Go to God. Geh zu Gott. Have faith in him. Hab Vertrauen in ihn. Glaube in ihn. Reach out to him with your heart. Strecke dich nach ihm aus mit deinem Herzen. And that will combine with his power. Und das wird mit seiner Kraft kombiniert. Miracles will be worked. Wunder werden passieren. You need something to happen that it looks like it's impossible? Du möchtest, dass etwas passiert und glaubst, es ist unmöglich? Believe God. Glaube Gott. Here's another thing that faith can do. Hier ist eine weitere Sache, die Glauben tun kann. It tears down barriers. Es reißt Hindernisse nieder. Here's a powerful scripture. Hier ist ein sehr kraftvolles Bibelwort. Matthew chapter 21, verse 21. Matthäus 21, Vers 21. Jesus antwortete ihnen: Ich versichere euch, wenn ihr Vertrauen zu Gott habt und nicht zweifelt, könnt ihr nicht nur tun, was ich mit diesem Feigenbaum getan habe. Ihr könnt dann sogar zu diesem Berg sagen: Auf, stürze dich ins Meer, und es wird geschehen. It doesn't matter how big the barrier is. Es ist egal, wie groß dieses Hindernis ist. When God has a desire, wenn Gott ein Verlangen hat, he has a dream for you. Wenn er einen Wunsch für dich hat. And we put our faith in him. Und wir unseren Glauben auf ihn setzen. Any mountain that's standing in front of us. Jeder Berg, der vor uns steht. Any barrier that tries to keep us from getting to that place. Jedes Hindernis, das uns hindern will, zu diesem Ort zu kommen. That can be gone. Kann verschwinden. And God's desire can be accomplished in our lives. Und Gottes Wunsch für unser Leben wird erfüllt werden. The Bible says that with him nothing is impossible. Die Bibel sagt, mit ihm ist nichts unmöglich. Now this morning I tried to say the word nix. Heute Morgen habe ich versucht, das Wort nichts zu sagen. Nix. Tell me again. Nichts. Yeah, okay, good. Will you all say that for me? Say that with me. How many things are, or what is it? What is impossible with God? Say it again. You said it very good. Okay. Much better than I did. One more time. What is impossible with God? Was ist unmöglich mit Gott? Okay. There it is. Settled. So when you look in your life, many times we think, okay, nothing will change that. Wenn wir unser Leben anschauen, ist es oft so, dass wir denken, so nichts, das kann nichts verändern. It's impossible. Es ist unmöglich. I am the way I am. Ich bin so, wie ich bin. My dad was that way. Mein Vater war so. My mother was that way. Meine Mutter war so. I'm gonna be that way. Ich werde auch so sein. It's impossible. Es ist unmöglich. Not with God. Nein, nicht mit Gott. We need to believe God. Wir müssen Gott glauben. And we can see impossible things made possible. Und wir können Dinge sehen, die unmöglich erscheinen, die ja möglich werden. Now, where does faith come from? Ja. And how do we keep it? Woher kommt dieser Glaube und wie können wir den behalten? I believe very clearly that every person in this world has a seed of faith. Und ich glaube sehr deutlich, sehr klar, dass jeder Mensch auf dieser Erde ein Samenkorn des Glaubens hat. It's a gift from God. Es ist ein Geschenk von Gott. Now, it may never be seen or experienced by that person. Es wird vielleicht von dieser Person nie gesehen oder erlebt. But I believe there's a seed of faith there. Aber ich glaube, da ist ein Samenkorn des Glaubens da. And if they would step out. Und wenn sie hervortreten würden. And open their hearts. Und ihre Herzen öffnen. That seed would grow. Würde dieser Samenkorn sprießen. Romans chapter 12 verse 3 says that God has given to every man a measure of faith. In Römer 12 Vers 3 steht, durch den Glauben hat jeder von euch seinen besonderen Anteil an den Gnadengaben bekommen. And then the Bible talks about faith growing. Und dann spricht die Bibel darüber, wie Glauben wachsen kann. And we can grow in our faith. Und wir können in unserem Glauben wachsen. Now, all true Christian faith. Aller wahrer christlicher Glaube. This is very important, everyone. Das ist sehr wichtig. When we're talking about faith, this is a very, very important element you need to understand. Wenn wir über Glauben sprechen, ist das ein sehr wichtiges Element. Christian faith is not just imagining something. Christlicher Glaube ist nicht nur, dass wir uns etwas vorstellen. It's not just me thinking up something. Es ist nicht nur, dass ich irgendeine Idee habe oder über etwas nachdenke. Christian faith is always in the context of relationship with God. Christlicher Glaube ist immer in Beziehung mit Gott. It's always in that context. Es ist immer in diesem Kontext. So we as Christians are not, it's not just that you dream up a dream for yourself. Als Christen ist es nicht so, dass wir nur irgendwie für uns selber einen Traum aussuchen. That's not how it works. So funktioniert das nicht. We have relationship with God. Wir haben eine Beziehung zu Gott. We discover what he desires. Wir erfahren, was er sich wünscht. And we agree with him. Und wir stimmen ihm zu. And we say, yes, God. That's faith. Und wir sagen, ja Gott, das ist Glauben. I believe you, God. Ich glaube dir, Gott. I accept what you say. Ich akzeptiere, was du sagst. I join with your dream. Ich verbinde mich mit dir in diesem Traum. Now some people make a real big mistake. Und manche Menschen machen da einen großen Fehler. Because they think they separate their what we would call faith from relationship with God. They separate it. Und sie trennen ihren Glauben von der Beziehung zu Gott. And they say, okay, faith is to just really believe in something. Und sie denken, Glauben ist wirklich so, einfach nur an etwas glauben. Well, that's not Christian faith. Das ist nicht christlicher Glaube. As Christians, we're believing in him. Als Christen glauben wir an ihn. In fact, it says in Romans chapter 10. Und das steht auch in Römer Vers 10. Verse number 17. This is a great verse for Vers faith. Vers 17. Der Glaube kommt also aus dem Hören der Botschaft. Die Botschaft aber gründet in dem Auftrag, den Christus gegeben hat. Christian faith comes by hearing from God. Der christliche Glaube kommt vom Hören von Gott. And then we agree with him. Und dann stimmen wir ihm zu. Now, if it's just our imagination, it's just our imagination. Und wenn es nur unsere Einbildungskraft ist, dann ist es das nur. It's not Christian. Es ist nicht christlich. It's not God breathed. Es ist nicht Gott geatmet oder Gott gegeben. And the scripture tells us that everything that we do outside of him is just without his life. Und die Bibel sagt, wenn es nur unser eigenes Ding ist, dann ist es ohne Leben. But what we want is his life. Aber was wir wollen, ist sein Leben. His dream. Sein Traum. And so we have relationship with him. Also haben wir eine Beziehung zu ihm. And that's where our faith comes from. Und von dort kommt unser Glaube. That's how it's maintained. Und so wird es aufrechterhalten. Hebrews 12:2 says that Jesus is the author and the finisher of our faith. Und Hebräer 12 sagt, dass Jesus der Autor und Vollender unseres Glaubens ist. Yeah, the author and the finisher. He starts it and he finishes it. Er fängt es an und er beendet es auch. Now let me get real practical with you. Und ich möchte mit euch jetzt sehr praktisch sein. In this room there's basically two groups of people. In diesem Raum sind zwei Gruppen von Menschen. And both groups of people have strengths and weaknesses in relation to faith. Und jede der beiden Gruppen haben Stärken und Schwächen in Beziehung auf Glauben. We have, first of all, very active and project-oriented people. Wir haben aktive und projektorientierte Menschen. People like me. Menschen so wie ich. Now I'm going to share with you the strengths and the weaknesses. Und ich möchte mit euch die Stärken und Schwächen teilen. The strength of a very active person. Die Stärken einer sehr aktiven Person. They'll jump into a project really fast. Sie werden sehr schnell in ein Projekt hineinspringen. They'll see a 1 meter high wall and they are gone. Sie sehen ein 1 meter Hindernis und sie sind los, sie gehen los. In fact, they've been looking for the 1 meter wall. Sie haben eigentlich auch nach diesem Hindernis gesucht. Just show me something I can jump over and I'll jump over it. Zeig mir etwas, worüber ich springen kann und ich werde es tun. So they're ready to go. Sie sind bereit zu gehen. And they're ready to go with just about anything. Und sie gehen mit allem, was sie haben. But the weakness they have. Aber die Schwäche, die sie haben. They have a very hard time waiting. Sie haben Probleme zu warten, abzuwarten. They have a hard time being patient. Sie haben Probleme, geduldig zu sein. They want to do. Sie möchten machen und machen. They want to get out there. Sie möchten da draußen sein. Waiting is a waste of time in their minds. In ihren Gedanken ist Warten eine Zeitverschwendung. But faith is this. Aber Glaube ist so. Christian faith is, God, you speak to me. Christlicher Glaube ist, Gott, sprich du zu mir. I want to hear from you. Ich möchte von dir hören. I want relationship with you. Ich möchte eine Beziehung zu dir. And out of that relationship, I will do. Und aus dieser Beziehung heraus mache ich Dinge. So it's easy for me to do a lot of things. Also es ist einfach für mich, jede Menge Dinge zu tun. It's really hard for me to sit on my couch. Es ist sehr schwer für mich, auf meiner Couch zu sitzen. Spend time reading. Zeit zum Lesen haben. Spend time just enjoying the presence of God. Einfach Zeit haben, Gottes Gegenwart zu genießen. Waiting on his word to fill my heart. Auf sein Wort zu warten, dass es mein Herz erfüllt. Everything in me is saying, I've got so much to do. I've got so much to do. Alles in mir drin sagt, ich habe so viel zu tun. And so, that's the hard challenge for me. Das ist die große Herausforderung für mich. Now, the other kind of people. Die andere Art der Menschen. Are the much more relational people. Sind die beziehungsorientierten Menschen. Who just love to sit back. Die es lieben, sich zurückzulehnen. And just bask in relationship. Und einfach sich darin sonnen in dieser Beziehung. God, you are so good. Gott, du bist so gut. I could sit here forever. Ich könnte hier für immer sitzen. And it would be so wonderful. Und es wäre so schön. Why would I ever want to get up off of this couch? Warum würde ich jemals von dieser Couch aufstehen wollen? It is so sweet here. Es ist so schön hier. There's no problems when I'm sitting here. Es gibt keine Probleme, wenn ich hier sitze. Nobody's bothering me when I'm sitting here. Keiner stört mich, wenn ich hier sitze. I don't have any great pressure when I'm sitting here. Ich habe keinen großen Druck, wenn ich hier so sitze. So that's a good thing for them. Das ist eine gute Sache für die. But the bad thing is, it's very hard for them to do some things. Aber das Problem ist, es ist für sie schwer, Dinge zu tun. If there's a 1 meter high wall, it's hard for them to go over it. Wenn da ein Meter Hindernis ist, ist es schwer für sie, darüber zu gehen. We need to learn both. Wir müssen beides lernen. We need to be relational with God. Wir müssen eine Beziehung zu Gott haben. We need to let him pour his word and his desires and his heart into us. Wir müssen ihn sein Wort und seine Wünsche in unser Herz hineinfließen lassen. And then out of that relationship we do. Und aus dieser Beziehung heraus tun wir Dinge. And we do it with excitement. Und wir tun es mit mit Freude, Spannung. We're not afraid to take on hard challenges. Wir haben keine Probleme damit, Herausforderungen anzunehmen. And then we can see God do fantastic things. Und dann sehen wir, dass Gott fantastische Dinge in unserem Leben tut. So I want to challenge you this morning. Und da möchte ich euch heute herausfordern. In 3 areas. In 3 Bereichen. Number 1, that you will grow in your faith. Das erste ist, dass du im Glauben wächst. Whatever level you are right now. Egal auf was für ein Level du jetzt bist. It doesn't matter. Es ist egal. There's a higher level for you to step into. Es gibt ein höheres Level, höheres Niveau, das du erreichen kannst. God has some wonderful thoughts in mind for you. Gott hat wunderbare Gedanken für dich bereit. Will you grow in your faith? Wirst du in deinem Glauben wachsen? So that you can experience what God wants for you. So dass du das erleben kannst, was Gott für dich vorbereitet hat. He wants you to grow. Er möchte, dass du wächst. The second challenge. Das zweite. Is that you need to be honest with God. Ist, dass du ehrlich mit Gott bist. There was a wonderful situation where a man came to Jesus asking for his daughter or his child to be healed. Und es gab eine wunderbare Situation, dass ein Vater, der zu Jesus gekommen ist, um Heilung für sein Kind zu bitten. And Jesus said, if you believe, it will be done to you. Und Jesus sagte, wenn du es glaubst, wird es dir passieren. And the man responded with a great response. Und der Mann hat ganz toll reagiert. He says, I believe, er Jesus. Sagte, ich glaube, Jesus. Help my unbelief. Hilf mir, meinem Unglauben. And all of us have times when we struggle. Und jeder von uns hat Zeiten, wo wir Probleme haben. We need to be honest with God. Da müssen wir ehrlich mit Gott sein. God, here I am. Gott, hier bin ich. I've got doubts. Ich habe Zweifel. I've got fears. Ich habe Ängste. It's hard to do things when you don't have a guaranteed success. Es ist schwer, Dinge zu tun, wenn wir keine Garantie für den Erfolg haben. It's hard to do things where you don't know exactly where you're going. Es ist schwer, Dinge zu tun, wenn du nicht weißt, wohin du gehst. And I'm having a hard time trusting you, God. Und ich habe eine schwere Zeit, dir zu vertrauen, Gott. Be honest with God about that. Sei mit Gott ehrlich darüber. When we're honest with God, he honors that. Wenn wir ehrlich zu Gott sind, dann ehrt er das. And the second and the third thing is this. Und die dritte Sache ist folgende. So first of all, you come to him and you're going to want your faith to grow. Also das erste ist, du gehst zu Gott und möchtest, dass dein Glaube wächst. You're going to be honest with him. Du wirst ehrlich mit ihm sein. And then you're going to open up your heart and let God reveal to you his dream for you. Und dann öffnest du dein Herz Gott und du lässt zu, dass du du fragst ihn, was er wünscht für dein Leben. You're going to open up the word of God and let God speak to you through his word. Du öffnest sein Wort und lässt es zu dir sprechen. Don't be afraid to open up your heart. Hab keine Angst, dein Herz zu öffnen. And to let him put his dream there. Und zulassen, dass er seinen Traum dort hineintut. And then step out in faith to say, God, I believe it to happen. Und dann trete hervor in Glauben und sage, Gott, ich glaube, dass das passieren wird. So right now we're going to have the worship team come. Und jetzt wird das Lobpreisteam kommen. And we're going to have a time where you can meet with Jesus. Und wir werden eine Zeit haben, wo du Jesus treffen kannst. They're going to play some music and sing some songs. Wir werden Musik spielen und singen. But I want you to meet with Jesus. Aber ich möchte, dass du dich, ja, mit Jesus triffst. Not, it's not about the music, it's not about the words of the songs. Es geht nicht um die Musik oder den Text. It's about you and him. Es geht um, ja, dich und ihn. Connecting together. Ja, zusammenkommen. And letting God do a work in your heart. Und zulassen, dass Gott in deinem Herzen wirkt. I believe with all of my heart. Ich glaube mit ganzem Herzen. God has wonderful things for your life. Dass Gott wunderbare Dinge für dein Leben hat. And I also know. Und ich weiß auch. That you have to have a very strong faith to see that happen. Dass du einen starken Glauben brauchst, um ja, das zu sehen. But remember, he is the author and the finisher of that faith. Aber erinnere dich daran, dass er der Autor und der Vollender dieses Glaubens ist. It doesn't depend upon your strength. Es hängt nicht von deinen Stärken ab. It depends on just opening up and letting God work. Es hängt davon ab, dass du dich einfach öffnest und Gott wirken lässt. He will do the work. Er wird das Werk tun. Father, thank you for your love for us. Ja, Herr, danke für deine Liebe für uns. Just as the man prayed, or as the man responded to Jesus. So wie der Mann auf Jesus reagiert hat. We too say today. Sagen wir auch heute. Jesus, we believe you.